Der Sucher aus Die frühen Kränze von Stefan Zweig, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Bilder. Ich wache ja, o lasse walten, die unvergleichlichen Gestalten, wie sie dorthin mein Auge schickt. So wunderbar bin ich durchdrungen, sind's Träume, sind's Erinnerungen, schon einmal warst du so beglückt. Faust 2. Der Sucher. Als die Gefährten staunend von den Masten die Insel aller Seligkeit erschauten, zu der des Meisters Wille sie gesteuert, da priesen sie den kühnen, lang verhaßten, der sie mit Glut und Sehnsucht angefeuert. Doch er, als Ziele ihm entgegenblauten, wandte sich still, er fürchtete das Rasten. Sein Herz verging in Weh, als die Gefährten mit ihrer Inbrunst diese Ufer grüßten, die licht und schön wie Gottes Traumbild waren. Mit Duft und Lied umfingen sie die Gärten und lockten lieblich mit den wunderbaren, begrenzten Frauen, die an süßen Brüsten die letzte Sehnsucht sie vergessen lehrten. Und als das linde Band der Rosenmauer Sehnsucht und Seligkeit in sich vermählte, der Wollustfackel purpurn aufgeglutet und wilde Wellen fremder Jubelschauer wie höhnend in die Einsamkeit geblutet, die sacht sein Herz zu neuer Inbrunst stählte, da schritt er abseits in verhüllter Trauer und ruhte, wo mit Wehmuts dunklen Zweigen Zypressen träumten und die Sykomoren sich finster ballten wie verstrickte Hände. Tief traurig sang der Wind auf fernen Geigen und traurig sprach er sich sein Lied zu Ende. Was er besaß, das war ihm schon verloren und nur was er ersehnte, noch sein eigen. Sanft blühte aus der Nacht das Unbegrenzte, die letzte Lust, die noch sein Sinn begehrte. Die Ferne funkelte mit zitternden Rubinen und als der Himmel sich mit Sternen kränzte, die ihm wie Kronen kühner Taten schienen, da schritt er einsam mit dem blanken Schwerte zum Strande, wo ein Tempel silbern glänzte, und ließ auf den verlassenen Altären die goldenen Spangen, die ihm nutzlos deuchten, noch einmal fing sein Blick die dunkle Runde, dann stieß sein Ruder trotzig von den Scheren, das Boot ins Meer, auf seinem blassen Munde stand Schweigen, doch die Stirne trug das Leuchten der Gottversucher, die nicht wiederkehren. Ende von Der Sucher.